Die Armee und das Volk der DVRK verurteilen scharf die Anti-DVRK-Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrates, die die USA und ihre feindseligen Kräfte fabriziert haben. Kim Myung-ryong, Offizier der koreanischen Volksarmee, sprach, unter dem Missbrauch des UN-Sicherheitsrates hätten die USA eine beispiellos böse Sanktionsresolution fabriziert. Dadurch sei wiederum ihre dunkle Absicht dazu ans Licht gekommen worden, die Ideologie, die Gesellschaftsordnung und das Volk der DVRK zu erdrosseln. Falls die USA ihre unbesonnene Absicht zur Vernichtung der DVRK nicht aufgeben und leichtsinnig handeln, werden die koreanischen revolutionären Streitkräfte von Paekdusan diese Gelegenheit nicht verpassen und bei der jahrhundertelangen Konfrontation mit den USA sicher den endgültigen Sieg erringen. Der Vize-Leichtindustrieminister Han Chung-su hob hervor, er sei höchst empört darüber, dass im UN-Sicherheitsrat, der bloß eine Puppe der USA sei, die widerrechtliche Sanktionsresolution fabriziert worden sei. Das koreanische Volk, das nach dem neuen Kurs der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte für den endgültigen Sieg vorwärts streite, werde vom Weg zur Verstärkung der staatlichen Atomstreitkräfte keinen Schritt zurückweichen. Cho Ju-yong, Direktor des Vereinigten Wärmekraftwerkes Pyongyang, und Oh Jin-hyuk, Student der Kim Il-sung-Universität, sagten, die Sanktionsresolution, die es zum Ziel habe, die Wirtschaftsentwicklung und die Verbesserung des Volkslebens der DVRK zu verhindern, sei eine brutale Verletzung ihrer Souveränität. Obwohl die feindseligen Kräfte durch die Mobilisierung der internationalen Organisation, einer Marionette der USA, die Sanktionskampagne führen, würden sie bloß Schande und Untergang erleben.